Die Räuberbanden, die sich jetzt noch in den Wäldern verbargen, hatten kaum eine Chance. Bauern und Bürgerwehren, Forstleute und Militär veranstalteten gemeinsam große Razzien und verhafteten grundsätzlich jeden Verdächtigen, der ihnen vor die Flinte kam. Das historische Ende der Räuberzeit und des Bandenunwesens markiert nahezu symbolhaft der Tod des schwarzen Veri, einer der letzten großen Räuberhauptleute in Schwaben. Doch nicht am Galgen, durch das Henkersschwert oder unter dem Fallbeil endete dieser Bandit, sondern auf eine so außergewöhnlich schreckliche Weise, dass alle Welt von einem Gottesurteil sprach. In Oberschwaben konzentrierte sich die letzte große Hatz auf drei Banden, die des Bregenzer Seppel, des Schleifer Toni und des Schwarzen Veri. Der Schwarze Veri, der mit bürgerlichem Namen Xaver Hohenleitner hieß, stammte aus einer Soldatenfamilie. 1813 war er aus einem Reiterregiment desertiert, danach als wandernder Handwerksbursch durch die Lande gezogen und auf die schiefe Bahn geraten. Er sah tatsächlich so aus, wie man sich einen Räuberhauptmann vorstellt. Johann Baptist Pflug hat ihn folgendermaßen beschrieben. Schwarzer Backen- und Kinnbart und langes, rabenschwarzes Haar, das ihm in wohlgekräuselten Löcklein um Kopf und Stirne flog. Sein blitzendes Auge verriet den wilden Geist. Eine finstere Gestalt also. Natürlich hatte auch er eine Räuberbraut an seiner Seite, die Günzburger Sefe, eine meisterhafte Bettlerin und Diebin, die sich als Wahrsagerin bei den Bauern einschlich, um auszukundschaften, wo es etwas zu rauben gäbe. In den Wäldern südlich von Sigmaringen hatten die Räuber ihr Hauptquartier, ein Lager mit Hütten aus Reisig, Moos und Gras, von wo aus sie ihre Raubzüge und Einbruchdiebstähle vor allem an Sonntagen zur Gottesdienstzeit unternahmen. Im Jahre 1819 endlich gelang es einem Forstpraktikanten und einer Bauernstreife, den Schwarzen Veri und zwei seiner Gesellen zu stellen. Innerhalb weniger Tage wurden auch die restlichen Bandenmitglieder gefasst und nach Biberach ins Gefängnis gebracht. Der Schwarze Veri wurde natürlich besonders scharf bewacht und deshalb im Ehinger Turm eingekerkert. Er war mit einer schweren Eisenkette gefesselt, die durch ein Loch in der Wand auf den Gang hinausreichte, so dass der Wärter nur an der Kette zu ziehen brauchte, um zu wissen, ob der Gefangene noch da war. Doch zu einem Urteil gegen den Schwarzen Veri kam es nicht. Am 20. Juli 1819 suchte ein schweres Gewitter die Stadt heim. Man glaubte, dass es kein Ende nehmen wollte. Eben unterhielt sich Veri mit der Urschel und rief: Wenn nur der Blitz auch einmal in dieses verfluchte Loch schlüge, als ein Strahl zündend den Turm traf. Er fuhr über die Kette dem Veri am Arm empor, zuckte über seine Brust, die er versenkte, so dass auch das Hemd verbrannte, und schlug den anderen Arm entzwei. Veri war auf der Stelle tot. Auf den donnernden Schlag, welcher ganz Biberach zittern machte, rief der Wächter: Feuer! Unter den Angstschreien der Gefangenen wurde der Schwarze Veri mit brennenden Kleidern ins Freie geschafft und auf der Straße in einer Wasserpfütze herumgezogen, um den Brand zu löschen. Danach wurde der halbseitig verkohlte Leichnam ins Seelenhaus gelegt. Im Angesichte des Toten hielt der Richter eine eindringliche Rede über dieses Gottesurteil, die natürlich nichts fruchtete. Im Gegenteil. Die Verbrecher leugneten von jetzt an nur umso hartnäckiger, indem sie nun alle Schuld auf den Veri abwälzten. Die rächende Hand Gottes aber, die so mancher in dem Blitzschlag sehen wollte, bewegte die Menschen und diente bis in unser Jahrhundert hinein in Schulbüchern als ein pädagogisches Exempel für himmlische Gerechtigkeit. Und natürlich konnten es sich auch die Dichter nicht verkneifen, ihn als Bösewicht darzustellen. Gustav Schwab schrieb ein langes Gedicht und verewigte den blitzableitenden Tod des Schwarzen Veri mit den Worten: Die anderen hat verschont der Schlag. Und nur als schwarze Schlacke lag, mit Ketten und mit Eisenband verschmolzen, einer an der Wand.